Kundgabe 5692. Empfangen durch Bertha Dudder am 3.6.1953. Verringerter Widerstand des Gebundenen vor dem Ende. Alles im Gericht Befindliche strebt eine Änderung seines Zustandes an und erreicht es auch insofern, als dass immer leichtere Außenformen es umschließen, in denen es sich zwar immer wieder dem Gesetz der ewigen Ordnung einfügen muss, in denen es eine dienende Funktion verrichtet nach dem Willen des göttlichen Gesetzgebers, der stets die für das gebundene Geistige günstigste Tätigkeit bestimmt hat, die diesem zur Aufwärtsentwicklung dient. Endlose Zeiten nun befindet sich das Geistige schon im Gericht. Das heißt, es ist seines freien Willens beraubt. Es muss sich fügen, wie Gott es bestimmt. Es untersteht dem Mussgesetz, das es zum Dienen zwingt, wenn auch wider seinen Willen. Je mehr sich der Wille noch widersetzt, desto härter ist die Außenform, die das Geistige umschließt. Lässt der Widerstand nach, so lockern sich auch die Außenfesseln. Die Außenformen werden immer leichter und lösen sich schneller auf, sodass der Zustand der Qual sich verringert, je mehr der Widerstand nachlässt. In der letzten Zeit vor Beendigung einer Erlösungsperiode, die eine Auflösung jeglicher geschöpflichen Form auf der Erde mit sich bringt, wird auch der Widerstand in dem noch gebundenen Geistigen geringer. Es erstrebt seinen Aufstieg. Es erstrebt seine endgültige Freiwerdung aus der Form. Es spürt gewissermaßen eine gewaltige Wende in seinem Zustand, wenngleich es sich nicht voll bewusst ist dessen, was sich im Universum abspielt. Doch die stets zunehmende Entgeistigung der Menschen trägt oft dazu bei, dass die Außenformen vorzeitig aufgelöst werden, sodass das Ausreifen des Geistigen in diesen Formen unterbrochen wird und dadurch sich eine allgemeine Unruhe unter den Menschen bemerkbar macht, weil das frei gewordene Geistige, das noch nicht den Grad zu einer neuen Verformung erreicht hat, bedrängend und beunruhigend auf die Menschen einwirkt, sie antreibend zum Schaffen neuer Formen, um darin wieder Aufenthalt nehmen zu können, weil die Freiheit ihm keine Beendigung seiner Qualen bringt und auch keine freie Betätigung seines Willens. Die Menschen wiederum werden durch ihr Verlangen nach materiellen Gütern dazu veranlasst, jene Dinge erstehen zu lassen, die von dem Geistigen nun belebt werden, das nun dienet ohne Widerstand. Darum sind diese Schöpfungen, die teils durch Menschenhand und Willen erstehen, teils naturmäßig als Neuschöpfung angesehen werden können, von kürzerer Dauer des Bestehens. Denn sie werden nur eine kurze Erdphase bestehen bleiben, um dann auch der letzten Zerstörung anheimzufallen, die am Ende dieser Erde zu erwarten ist. Doch alles noch im Gericht befindliche Geistige, außer dem Menschen, spürt die ihm bevorstehende Freiwerdung, die ihm dann auf der neuen Erde eine Erleichterung bringt. Es spürt nur, dass es vor einer Wende steht und dass diese Wende auch ein Nachlassen des Leidenszustandes ist. Und es dienet daher zuvor williger, was darin zum Ausdruck kommt, dass alle materiellen Dinge mehr in Gebrauch genommen werden, wenngleich das nur den materiellen Sinn der Menschen in der Endzeit beweiset. Dem Geistigen, das in der Materie gebunden ist, dienet es aber zur Erlösung, zur Weiterentwicklung in einer neuen Form, so wie die alte überwunden ist. Gottes Weisheit ist unübertrefflich und seine Liebe ohne Ende. Und er ruht nicht eher, bis alles von ihm einst Ausgegangene zurückkehrt zu ihm, bis alles Geistige endgültig erlöst ist. Amen.